SWR 2 Hörspiel. Sandy Brill wartete auf uns in seiner Kneipe. Er trug einen schwarz-weiß gestreiften Pyjama. Der sah aus, als stamme er aus einem älteren amerikanischen Film über San Quentin oder Alcatraz oder sonst eine geschlossene Erziehungsanstalt. Weiß ja nicht, ob ich sagen soll, aber gesagt werden muss es. Tief in mir steckt ein Feuerteufel, der ab und zu raus will. Erstklassig gemacht, Sandy. Na, Kleinigkeit. Wie ist es denn auf eurer Seite gelaufen? Wir sind auf den Drachen gestoßen, der die Höhle bewacht. Er wog gute 150 Kilo und kein Gramm saß am richtigen Platz. Und war mit einem Schießeisen bewaffnet. Und hat euch Beine gemacht. Und hat uns Beine gemacht. Kein Lebenszeichen von Tim Leighton? Nein, die ganze Höhle war leer. Das ist komisch. Das fand ich auch. Nichts von seinen Sachen zu sehen gewesen? Man wäre nicht auf die Idee gekommen, dass da jemand wohnt oder gewohnt hat. Sehr komisch. Warum? Was zumindest hätte da sein sollen, ist das alte wackelige Bett, das ich ihm vom Speicher geholt habe. Und dann hatte er zwei angeschwemmte Apfelsinenkisten rumstehen und einen großen schwarzen Plastiksack. In dem er seine Habseligkeiten aufbewahrte? Algen. Das Zeug, aus dem er sich den Froschleich kochte, von dem er gelebt hat. Ich hörte, wie er hinter uns die Tür verriegelte. Wir gingen fort und traten ins Mondlicht hinaus. Das machte die schwarz-weißen Streifen seines Gefängnispyjamas nach. Wir fuhren zurück die Küstenstraße entlang und an einer Stelle konnten wir die ganze Bucht schön überblicken. Der ganze Strand da wimmelte von lauter kleinen schwarzen Strichmännlein. Ist der Strand verseucht oder was? Die einzige Erklärung. Und warum machen Sie so ein Geheimnis daraus? Auf das Sie sich wichtig fühlen können. Auf das Sie sich lächerlich machen werden. Machst du dir Sorgen? Und du meinst wegen dieser unfeierlichen Amtsenthebung? Ich fühle mich ein bisschen verantwortlich. Ach was, der Chief Constable stößt ihm schon Bescheid. Das bringt ihn nämlich auf die Palme, wenn andere ihre Kompetenzen überschreiten. Eins hat mich ja gewundert vorhin. Was? Dass du Bully nicht wiedererkannt hast. Er muss noch mal einen Zentner zugelegt haben. Das ist ja eine ganz neue Strategie, sich zwecks Tarnung vollzufressen. Ich brachte Dunsmore zu seinem Arbeitsplatz, wo Constable Archie Douglas zweifellos im Gange war, seinen Überschwemmungskrieg gegen die armen, hilflosen Pflanzen weiterzuführen. Eines Tages, hoffte ich, würde Jesaja doch noch eine riesige Venusfliegenfalle anschaffen und so abrichten, dass sie Archie Douglas jedes Mal mit einem Biss bestrafte, sobald er zur Gießkanne griff. Dann ging ich nach Hause und da stellte ich fest, dass meine eigene Venusfliegenfalle dort schon auf mich wartete, in Gestalt von Naomi, der Empfangsdame vom Spencer Watson Memorial Krankenhaus. Ich bin eingedrungen bei Ihnen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause? Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich meine silbernen Löffel gezählt habe. Sie nehmen doch nicht etwa an, dass ich... Ich habe Spaß gemacht. Sie können mich ja durchsuchen. Das hält mein Kreislauf nicht aus. Ich hätte Sie für schwul gehalten. Bloß manisch-depressiv. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Das würde ich nicht wagen. Wie sind Sie denn reingekommen? Durch das kleine Fenster auf der Rückseite. Es stand offen. Also so viel zum Wie. Jetzt kommen wir zum Warum. Ich habe Ihnen was zu verkaufen. Vor 2 Minuten war es noch umsonst zu haben. Seien Sie nicht so billig. Okay, ich ziehe die Bemerkung zurück. Fabelhaft. Und nachdem wir jetzt wieder ein Herz und eine Seele sind, sagen Sie mir bitte, was Sie zu verkaufen haben. Informationen über den Tod von Schwester Nicholson. Sie fordern mich mit anderen Worten zu einer unmoralischen Handlung auf. Ja, unter Freunden doch nicht so schlimm, oder? Andererseits, wenn ich Ihnen einen Preis für Informationen bezüglich des Todes von Schwester Nicholson biete, erwerbe ich ja keineswegs Ihre Kenntnisse, sondern belohne nur Ihren Bekennermut. Und unser beider Heiligenscheine würden nicht befleckt. Eben. 100 Pfund. Mein Heiligenschein wurde auf 150 Pfund taxiert. Aber nicht von mir. Also gut, 100. Zu schnell klein beigegeben, finde ich. Ihre Freundin würde sagen, das reißt wohl ein. Sie ist nicht meine Freundin. Oh, herzlichen Glückwunsch. Sagen Sie mir etwas über... Solange ich dabei nicht weitere Verluste mache. Warum sind Sie durchgedreht, als Sie hörten, dass der Wagen gefunden worden ist? Ich hatte den Wagen für die Nacht bei unserer Fahrbereitschaft ausgeliehen. Hat jemand gesehen, dass Sie ihn zurückgebracht haben? Nein. Was ist passiert? Dr. Weber hatte sich schwer betrunken an dem Abend. Sie waren mit ihm zusammen? Bis er mehr oder weniger weggetreten war. Dann fuhr ich ihn zurück ins Krankenhaus, Und da war die Schwierigkeit, ihn rauf in seine Behausung zu schmuggeln. Und? Das dauerte seine Zeit, wie Sie sich vorstellen können. Als es geschafft war und ich den Wagen abliefern wollte, war der verschwunden. Jemand anderer hatte ihn sich genommen. Richtig. Aber inzwischen haben Sie rausgefunden, wer dieser andere war. Wieder richtig. Und das ist die Information, die Sie mir verkaufen wollen. Um es in einem Wort zu sagen, ja. Ich brachte Sie in unser einziges Hotel und überließ Sie Ihrem Schicksal. Und dem Portier verdarb ich seine schmutzige Fantasie, indem ich gleich wieder ging. Nach Hause spazierte ich durch die noch leeren Straßen, die ihren morgendlichen Schuss von Kohlenmonoxid erwarteten. Dann ging's ins Bett. Der Morgen brachte Nebel und einen feinen Nieselregen und überraschend einen Anruf. Hier spricht Walter Hansford, der vom Bühne, Film und Fernsehen bekannt ist da. Von der Laienspieltruppe unserer kleinen Stadt, wolltest du sagen. Du machst mein Image kaputt. Ich schätze, du bist heimgekehrt, um deinen alten Herrn zu begraben. Wie köstlich nach Freude es bei dir immer gleich klingt. Bist ein herzloser alte Tunde. Wie recht du hast. Wo und wann wirst du die königlichen Fingerspitzen küssen? Na, so um die Mittagszeit rum. In deinen oder meinen Gemächern? Deinen. Was das Begräbnis betrifft, du bist herzlich eingeladen. Danke. Keine Ursache. Jeder zusätzliche Spaten ist willkommen. Verstanden haben sie einander nie. Das wäre vielleicht die passende Grabinschrift für jede Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der alte Hansford war ein sturer, verschlagener und konservativer Realist. Der letzte Mensch, der je Sinn für die wilde poetische Anarchie aufgebracht hätte, die in seines Sohnes Taten und Worten brannte. Der Letzte, der je zugegeben hätte, dass er es war und niemand anders, der die Verantwortung für die Homosexualität seines Sohnes trug. Der Letzte, der bereit gewesen wäre, diesem zu vergeben, dass er sich weigerte, ihm durch die Weitergabe des Familiennamens ein wenig Unsterblichkeit zu verschaffen. Der Haken bei der Psychoanalyse ist, dass, während man in der Vergangenheit beschäftigt ist, die Gegenwart andauernd weitergeht. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, das versichere ich Ihnen. Sie haben sie selbst weggehen sehen. Mit meinen eigenen Augen. In Begleitung? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, Mr. Kelman. Bitte nochmal. Sie wurde von einem auffallend dicken Mann abgeholt und ist mit ihm weggegangen. Und er hat Ihre Hotelrechnung bezahlt? Jawohl, bar. Hatten Sie den Eindruck, dass er Sie gezwungen hat, mit ihm wegzugehen? Ich will mal so sagen, von einem verrenkten Arm war nichts zu sehen. Ist Ihnen jetzt der Tag verdorben, Mr. Kelman? Och, es war eigentlich noch gar kein rechter Tag bisher. Ich machte mich auf den Weg in Richtung Polizeirevier und wollte sehen, ob Jesaja Dunsmore die Nacht überstanden hatte. Archie Douglas gab sich als Herr im Haus, wie aus dem Ei gepellt und wichtigtuerisch. Genauso dumpf und blöd wie eh und je, doch dumpf und blöd auf eine andere Weise. In seinem roten Backpfeifengesicht stand klar der Stolz, den selbstempfundenen Wert so unerwartet anerkannt zu finden. Morgen, Mr. Kelman. Ich dachte, Sie hätten heute Vormittag Dienst frei, Archie. Man hat einen Polizist schon Dienst frei. Ein Polizist hat kein leichtes Leben, wie? Sie sagen es, Mr. Kelman. Der Sergeant nicht da? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Was? Sie haben ihn vom Dienst suspendiert. Ah, das wusste ich. So, ja. Yeah. Als der Chief Constable ihn selbst... Moment. Wieso Chief Constable? Der hat heute Morgen angerufen und hat dem Sergeant gesagt, er sei suspendiert. Was war denn da eigentlich los, Mr. Kelman? Er ist einem zu dicken Mann in die Quere gekommen. Das dürfte los gewesen sein. Der Chief Constable, dachte ich bei mir, hat soeben das Todesurteil über eine arme Geranienpflanze unterschrieben. Der Chief Constable, dachte ich, ist doch ein ganz opportunistischer und rückgratloser Popanz. Der Chief Constable, dachte ich, verkörpert alles, was in Schottland faul ist. Dann zog ich los, Jesaja Dunsmore zu suchen und fand ihn auch. Er saß in einem kleinen Café. Hier bin ich, Peter. Wie geht's? Es ist gegangen, nämlich zu Ende. Das würde ich nur nicht sagen. Ich habe es bereits gesagt, in einem ausführlichen, ungeschminkten, beleidigenden Brief an den Chief Constable. Verlasst euch nicht auf Fürsten. So ist es. Weiß es Jenny schon? Nein. Ich wusste es bisher noch nicht, aber ich bin gekommen, dir einen Job anzubieten. Ja? Man hat mich gebeten, einen Tempel des Friedens zu errichten. Für Tauben habe ich nur leider nicht viel übrig. Dann wird größer, die Sache, als ein Taubenschlag. Ich habe sie nur ein bisschen schleifen lassen, aus verschiedenen Gründen, aber das Geld stimmt. Das Problem ist die organisatorische Seite. Und du wirst mich wirklich dabei haben? Du sollst den Laden schmeißen am Ende. Und Jenny? Wenn du glaubst, du wirst fertig mit ihr. Soll heißen. Du kennst sie doch. Die will erstmal ein Komitee einsetzen. Und das Komitee bildet einen Ausschuss. Und dann kriegt sie mit allen Krach und das ganze Projekt stirbt an einer Überdosis von Worten. Was noch? Wenn irgendwo Krieg ausbricht, gibt's Gehaltsabzug. Und wenn einer auf den berühmten Knopf drückt? Wirst du gefeuert, wie wir alle. Okay, ein Tempel des Friedens. Ist ja nicht viel dagegen zu sagen. Gibt's schon irgendwelche Vorstellungen, wie er aussehen soll? Nur wie nicht, was mich betrifft. Und bei deiner Sponsorin Magda von Schellenberg? Fest steht, dass Nöktor Kortitsch eine zentrale Rolle spielen soll. Woher weißt du denn ihren Namen? Unsere kleine Stadt ist eben klein. Und wird kleiner und kleiner mit jeder Minute. Ja. Und was wird aus dem verrückten Typ in Nöktor Kortitsch? Er heißt Scholl. Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und dafür gibt's einen Grund? Ja. Und der wäre? Du erinnerst dich an die Geschichte mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern in der Sunday Times? Aber ja doch. In einem Nebensatz war die Telefonnummer des Archivs der deutschen Luftwaffe in Berlin. Sag mir nicht, dass du da angerufen hast. Doch. Ich kam auch gleich durch. So werden Steuergelder verschwendet. Wenn du es nicht weiter sagst, zeige ich dir mal, wie man Radarfallen rechtzeitig entdeckt. Abgemacht. Ich meine, es war reiner Übermut, dass ich zum Hörer gegriffen habe, weil doch immer erzählt wird, dass ganz in der Nähe im Krieg ein deutscher Bomber runtergehen musste. Eine Ju-88? Ja. Du bist ja ein Genie. Die haben mir auch bereitwillig Auskunft gegeben. Fehlten am Ende nur noch die Tätowierungsmale des Piloten. Jedenfalls, Scholl hieß keiner von der ganzen Besatzung. Aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Ob Jenny helfen könnte, Licht in die Sache zu bringen? Frag sie selbst, die kommt in einer guten Viertelstunde hier vorbei. So lange kann ich nicht warten. Ich habe ein Rendezvous mit einem alten Freund. Walter Hansford saß hinterm Schreibtisch seines toten Vaters. Er süffelte Weißwein aus einem dicken weißen Henkelkrug und sah in keiner Weise aus wie ein normaler Trauernder. Ah, Pietro, caro mio. Du hast nicht zufällig ein Weinglas bei dir? Das habe ich in meinem anderen Anzug vergessen. Wie ist es doch herrlich, reich zu sein und zwei Anzüge zu besitzen. Huch, da wird er mir ganz schwindelig. Wenn man so früh anfängt... Mit dem Wein, meinst du? Du, ich mache hier nur eine Probe für die Weinspalte im Amtsblatt der Kirche von Scotland. Das ist ja Blasphemie. Wie der Wein selbst. Prost. Du trauerst wirklich nicht um deinen Vater? Nein, nicht das klitzekleinste bisschen. Also bei dir weiß man nie, wann du was ernst nimmst und wann nicht. Oh, das schmerzt. Ich habe mir da eine Theorie zurechtgelegt über dich. Das tut immer wohl. Nämlich, dass du zu jenen Leuten gehörst, die mit Worten nicht kommunizieren, sondern Versteck spielen. Diese Theorie, Peter, könnte nicht falscher sein. Und was meinen Vater betrifft, so war er ein herrschsüchtiger, unaufrichtiger, verschlagener, neidischer, geiler alter Bock. Hast du gewusst, dass er mir an dem Tag, an dem er starb, angeboten hat, sein Partner zu werden? Dann bist du ja gerade noch mal davongekommen, mein Süßer. Kann sein. Und hast du gewusst, dass er deinen Onkel gehasst hat? Warum denn das, um Gottes Willen? Ich habe eine köstliche Kindheitserinnerung. Wie ich eines Nachts wach in meinem kleinen Gitterbettchen lag und hörte, wie sich meine Eltern mal wieder ganz fabelhaft in die Haare gerieten. Am Ende setzte ihm meine Mutter eine Vase mit seinen preisgekrönten Chrysanthemen als Krone auf den Kopf. Walter, bitte fass dich kurz. Und im Verlauf des Gemetzels fiel auch der Name deines Vaters. Du wirst doch nicht sagen wollen, dass mein Vater... Nein, keineswegs. Meine Mutter war eine feine Lady. Aber ihr Gesicht glich einem missglückten Vanillepudding. Wem verdanke ich es nur, dass ich so gut aussehe? Das frage ich mich oft. Estee Lauder vielleicht. Ach, du bist ein Arsch, Peter. Wir waren bei meinem Onkel. Ah ja. Und da spielte noch ein Frauenname eine größere Rolle, aber der fällt mir nicht so ohne weiteres ein. Bei Frauennamen lässt mich immer mein Gedächtnis im Stich. Aber wenn er dir wieder einfällt, dann... Erfährst du ihn als Erster, mein Süßer. Als Allererster. Ich überließ ihn seinem Ödipuskomplex und der ihrem Ende zugehenden Flasche mit weißem Wein. Er war ein reicher Erbe jetzt. Ich war gespannt, was er mit seinem neuen Reichtum machen würde. Ich wünschte ihm viel Glück und dachte gleich darauf, dass er das gar nicht wirklich brauchte. Wenn man ein Homosexueller wie Walter war, dann musste man in jedem Fall ein Überlebenskünstler sein. Ich ging hinaus in den klaren, hellen Tag und lief dabei Archie Douglas in die Arme. Oh, Mr. Kerman, na endlich. Ich suche schon die ganze Stadt nach Ihnen ab. Wieso? Die sollen aufs Revier kommen. Ich wollte mir aber die Haare schneiden lassen. Das hat Zeit. Ist Ihnen die Macht zu Kopf gestiegen, Archie? Ich führe ja nur einen Befehl aus. Einen Befehl von? Superintendent Ballivant. Er stand am Fenster wie ein enormes Tier. Er schien den ganzen Raum zu füllen. Im Augenblick war er damit beschäftigt, die angeschlagene Geranienpflanze zu bewässern. Guten Tag, Kerman. Du und Archie Douglas, ihr macht dieses arme, verdammte Grünzeug ja trunksüchtig. Scheint mir nötig, dass wir uns mal kurz unterhalten. Worüber? Sicherheitsfragen. Warum? Weil du eine höchst unorthodoxe Meinung zu dem Punkt zu haben scheinst. Ich halte es mit Harold Macmillan, der mal gesagt hat, Sicherheitsfragen seien zu 60% ein Witz. Kann schon sein. Bleiben immer noch 40%, die es nicht sind. Hör mal, ich habe zu tun. Das kann warten. Du führst ja hier ein ganz schön eigenwilliges Regiment. Das mag so aussehen. Das ist verdammt so. Dann wollen wir doch mal eins klarstellen. Ich nehme dich hiermit unter Berufung auf das Gesetz zur Vorbeugung gegen terroristische Handlungen fest. Major Peter Labillière, ein christlicher Patriot und Weltbürger, das ist seine Beschreibung, nicht meine, verfügte in seinem letzten Willen, dass er mit dem Kopf nach unten zu beerdigen sei. Denn, so meinte er, auch die Welt stehe Kopf. Wenn ich Superintendent Bullivant so betrachtete, musste ich Major Peter Labillière zugestehen, dass er den Punkt aufs I gesetzt hatte. Der Dicke richtete den Blick auf mich und seine Schweinsäuglein schienen deutlich zu sagen, dass er mich nicht für einen Christen hielt, auch nicht für einen Patrioten, schon gar nicht für den Bürger einer Welt, die ordentliche Leute anerkannten. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Was hast du mit Naomi gemacht? Nichts, gegen das du was haben könntest. Und wenn ich das nicht glaube? Ich habe ihr einfach mehr geboten oder eine Prämie ausgesetzt. Ein lebenslängliches Abonnement beim Friseur? Nichts dergleichen. War mit Dr. Weber auch so leicht umzuspringen? Dr. Weber ist nicht mehr im Spencer Watts Memorial Hospital beschäftigt. Sehr clever, sehr clever. Mit anderen Worten, Weber und seine Freundin wird der Tod von Schwester Nicholson in die Schuhe geschoben. Er war stockbetrunken. Erinnert sich an nichts. Fabelhaft. Das läuft ja quasi auf eine natürliche Todesursache raus. Das Mädchen saß am Steuer. War die denn auch betrunken? Ja, getrunken hatte sie zumindest. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn es nicht gerade du wärst, der mir das erzählt, könnte ich es vielleicht sogar glauben. Ja, Gott, nochmal, nur wegen einer Sache, die sich vor langer Zeit auf einem Fußballplatz abgespielt Manche hat. Manche Dinge brauchen sich nur einmal abzuspielen. Ich habe dir die Wahrheit erzählt. Aber nicht die ganze Wahrheit. Ja, was willst du denn noch hören? Zum Beispiel, wie kam Tim Leighton in dieses Shishi-Krankenhaus? Um zu sterben. Was hat er? Leukämie. Und wo ist er jetzt? Ja, weiß Gott wo. Entschuldigung, Sir, der Chief Constable. Was ist denn in Sie gefahren, Superintendent? Ich tue nur meine Pflicht. Ihre Pflicht ist ja wohl kaum, die ganze Polizei durcheinander zu bringen. Sir? Hallo, Peter, was machst du denn hier? Ich bekämpfe erfolglos meine Verlegenheit. Du, entschuldige, eine kleine... Kein Grund zur Entschuldigung. Ich war sowieso im Gehen. Stimmt's, Parlament? Ja. Der Auftritt kam aufs Stichwort. Die Kündigung von Dunsmore hatte dem Chief Constable einiges zu denken gegeben. Er hatte seine Position als Polizeigewaltiger nicht erreicht, ohne ausgiebig Gebrauch von seinen Ellbogen zu machen. Und er war nicht der Mann von Bullivant, die Übergriffe auf sein Territorium hinzunehmen, die langsam aber sicher immer größer wurden. Der Mann hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Der Mann ist ein Patriot. Sofern man Patriotismus als die letzte Ausrede eines Schurken definiert. Dürfte in dem Fall sogar zutreffen. Und wie soll's weitergehen? Wir könnten den Chief Constable ins Bild setzen. Und zusehen, wie er Daumen dreht. Als ich ging, hat er gerade Bullivant auf die Hörner genommen. Sei doch nicht so naiv. Wenn, dann doch nur aus gekränkter Eitelkeit. Weil Bullivant es offenbar versäumt hat, ihm die fälligen Aktennotizen in sechsfacher Ausfertigung zu schicken. Du musst es ja wissen. Oh ja. Und ich weiß auch, dass die Welt immer mehr zu einer riesigen Bürokratie wird, in der niemand mehr nach Gut oder Böse fragt, solange nur der Papierkrieg stimmt. Das habe ich doch alles schon mal gehört. Aber zugehört hast du nicht. Wahrscheinlich hast du zu viel geredet. Mach dir doch nichts vor, Peter. Ob sie gefällt oder nicht. Du gehörst zu denen. Und Jesaja Dunsmore nicht. Schade, dass das kommen musste. Hat er nie die Schnauze voll? Wieso? Das wäre bei mir der Fall, bei deinen ständigen intellektuellen Tiraden. Das war's dann wohl, Peter. Ganz recht, Jenny. Wenn jemand fragt, ich bin bei Tim Leighton. Dann weißt du, wo er steckt? Ganz recht, Peter, ich weiß es. In meinem Buch berühmte Zitate, das ich in der Schule für gute Mitarbeit bekommen hatte, steht ein Epigramm von Martial. Ohne dich kann ich nicht leben, mit dir kann ich nicht sein. Mir scheint, der Römer muss an eine wie Jenny geraten sein. Nur knapp vermied sie, hinter sich die Tür zuzuschlagen, und ich hörte ihr lautes Lachen, als sie auf der Treppe mit jemandem sprach. Gleich darauf trat dieser jemand in mein Büro. Er trug einen scharlachroten Lederanzug und um den Hals einen knallgelben Schal mit einem purpurnen Muster aus kaulquappenähnlichen Motiven. Dachte, ich schau mal rein bei dir, Liebling. Du siehst wie ein wandelndes Stück Action-Painting aus, Walter. Ich habe gerade eine ganz bizarre Erfahrung gemacht. Und zwar? Ausgesprochen makaber. Ich habe bei McConnochy vorbeigeschaut. Weiß schon, der Beerdigungsunternehmer. Dem gehe ich möglichst aus dem Weg, seit ich gehört habe, dass er nicht mehr richtig gucken kann. Also willst du nur meine Geschichte hören oder nicht? Entschuldige. Jedenfalls, dieser blinde Mops hatte den alten Herrn in einer Art Gartenschuppen verstaut, den er seine Kapelle nannte. Wollen Sie den Verblichenen noch ein letztes Mal sehen? Fragt er mich händereibend. Na, du kennst mich ja. Ja, nur keinen Witz auslassen. Gott, wie wahr! Er führt mich also hin und da liegt der Verblichene. Und ich denke mir noch, dass er verdammte Ähnlichkeit mit einem der Renaissance-Päpste hat, als dieser Meconocci mich total fertig macht. Ist er dir mit der Hand unter den Rock gefahren? Schlimmer, Süßer. Er lässt seinen Blick über meinen alten schweifen und sagt plötzlich mit Grabesstimme, wunderschön, wunderschön. Kaum das kleinste Zeichen von Verfall. Allmächtiger. Das dürfte dir erklärlich machen, warum ich mich jetzt auf dem Wege zum Weine befinde. Aber gewiss. Und da wir schon beim Thema Sterblichkeit bzw. Unsterblichkeit sind, dachte ich, dieses Foto, das ich unter den Papieren meines alten Herrn fand, könnte dich interessieren. Mein Onkel lächelte mich von dem Foto an, als fände er das ganze Treiben lächerlich. Das war so seine Art der Weltbetrachtung. Und die Welt nahm dieses Lächeln an, zu sehr beschäftigt mit ihren Einnahmen und ihren Ausgaben, um hinter diesem Lächeln den Stoizismus zu bemerken. Es war das Lächeln von Marc Aurel. Das Mädchen neben ihm versetzte mir einen Schock, als ich sie wieder erkannte. Sie trug die Uniform einer Helferin der Air Force und brachte es fertig, diesem sackartigen Gebilde sowas wie Ansehnlichkeit zu verleihen. An ihr war etwas, dass man sich betrogen fühlte, sie nicht gekannt zu haben. Die Rosen blühten wunderbar in jenem Jahr. Wer war sie? Sie hieß Anne. Warum all diese Geheimnistuerei? Ein gewisser Schutz und Schirm. Steht das im Talmud? Ich schäme mich nicht, Jude zu sein. Dazu haben Sie auch gar keinen Grund. Oder doch? Was wollen Sie damit sagen? Was hatten Sie in der deutschen Luftwaffe verloren? Ich war nie bei der Luftwaffe. Aber Sie haben doch davon gesprochen, dass Sie abgeschossen worden sind. Ich war ein blinder Passagier. Hören Sie mal, Scholl. Ich heiße nicht Scholl. Sondern? Jakob Fallstein. Die Junkers muss ja ganz schön überfüllt gewesen sein. Nicht ganz so wie die Züge nach Auschwitz. Und die Besatzung hatte keine Ahnung? Die wusste Bescheid. Sie haben in voller Kenntnis der Tatsachen einen Juden aus Deutschland rausgeschmuggelt. So ist es. Das müssen sehr tapfere Leute gewesen sein. Davon gab es einige in Deutschland. Können wir auf das Mädchen auf dem Foto zurückkommen? Ja, sie hieß Anne Pringle. Und in welcher Beziehung stand sie zu meinem Onkel? Sie war ein Schützling ihres Onkels. Er war sehr gut zu ihr. Besonders als sie es sehr brauchte, weil sie nach der Geburt ihres Kindes ein Ausgestoßener war. War mein Onkel der Vater des Kindes? Der Vater des Kindes war der Pilot der Maschine, die mich hierher brachte. Sein Name war Hugo von Schellenberg. Er sah mich so durchdringend an, als könnte er durch schiere Konzentration die Denkprozesse in mir sichtbar werden lassen. Ich musste an die junge Frau auf dem Foto denken, die Magda von Schellenbergs Mutter war. Und ich dachte auch, dass sie so lange nicht sterben würde, wie Magda lebte. Und plötzlich begriff ich auch, was der Tempel des Friedens für Magda bedeutete und warum sie das Geld dafür gab. Es war ein später Dank an einen Mann, dessen Mitgefühl die Barrieren des Krieges überwunden hatte. Ihr Onkel war ein Mensch. Und ich habe versucht, Nectar Cottage so zu erhalten, wie es war, als hier das Glück wohnte. Was ist aus den beiden geworden? Sie sind beide tot. Und Sie haben das Haus als eine Art Erinnerungsstätte bewahrt? Nicht als Erinnerungsstätte, als eine Huldigung. Seltsam, als ich das erste Mal hierher kam, hatte ich ein überwältigendes Gefühl von, wie soll ich sagen, Harmonie. Nectar Cottage wird mir sehr fehlen. Sie gehen fort? Meine Aufgabe ist fast erfüllt. Ich hätte gedacht, jetzt fängt sie erst wirklich an. Wir werden uns nicht mehr sehen. Warum nicht? Ich denke, es ist besser so. Letztlich hat mir wohl der dicke Mann die Entscheidung abgenommen. Ist er es, der Sie verfolgt? Anders kann er gar nicht mit Menschen umgehen. Ich schaute ihm durch das Fenster nach, wie er davonging. Aufrecht und würdevoll und sentimental wie eine gepresste Blüte. Dann bog er meine Ecke und war verschwunden. Kein einziges Mal hatte er sich umgesehen. Vielleicht gab es nichts, das lohnte sich umzusehen. Nur ein junger Mann blieb allein zurück für die Zukunft und für die Rosen vom kommenden Jahr, die wohl kaum wieder so wunderbar blühen würden. Dann riss das Telefon mich aus den Träumen und die Gegenwart forderte ihr kleines Recht an Aufmerksamkeit gegenüber einer melancholischen Vergangenheit und einer leeren, problematischen Zukunft. Hier bin ich, tönte sie schrill. An mir kommst du nicht vorbei. Ich bin jetzt. Wer ist da? Wen hättest du denn am liebsten? Beinahe jeden anderen. Dann leg auf und wähl die Telefonseelsorge. Vielleicht kriegen die dich raus aus meinem Leben. Hör mal, Peter, ich habe dieses Herumgehacke satt. Dann geht's dir so ähnlich wie mir. Könnten wir uns vielleicht auf einen Waffenstillstand einigen? Mit Vergnügen. Aber erst musst du mir noch eines deiner kleinen Geheimnisse verraten. Ich höre. Ich habe den Verdacht, dass du mehr weißt über Scholl, als du zugeben willst. Stimmt das? Das stimmt. Könntest du dich etwas deutlicher äußern? Ich habe ihn zum ersten Mal bei der Anti-Atom-Kampagne getroffen. Was hatte er beizutragen? Unschätzbares. Und mehr sage ich nicht. Aber ich möchte wissen, was er beizutragen... Bedauere. Na schön. Warum hast du angerufen? Ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? In deinem Büro. Da fand ich sie auch. Cool saß sie da in dem Stuhl hinter meinem Schreibtisch. Und hochmütig wie eine Prinzessin. Dunsmore war auch dabei und sah aus dem Fenster, als überlege er, welches nun seine neue Aufgabe sei. Das ging ja schnell. Ja. Und wo fehlt's? Es geht um Tim Leighton. Dachte mir schon sowas. Er liegt im Sterben. Hörte ich, ja. Und wir brauchen deine Hilfe. Nun bin ich leider kein Arzt. Und dein Priester auch nicht. Ich bin Anwalt. Und wenn man euch glaubt, kein sehr guter. Wir möchten gern, dass du uns dabei hilfst, dass er sie ins Krankenhaus zurückbringen lässt. Jetzt sag bitte nur einfach ja oder nein. Also gut. Im Wagen herrschte Schweigen. Und verblüfft stellte ich fest, dass immer noch früher Nachmittag war. Hätte man nicht die kahlen Bäume gesehen, dann wäre es einfach gewesen, sich einzureden, dass der Sommer mit seinem Gegenangriff erfolgreich war. Wegen des Jobs, den du mir angeboten hast. Ja? Jenny und ich haben beschlossen, dein Angebot anzunehmen. Fabelhaft. Was für eine Behausung hat Tim Leighton denn diesmal gefunden? Wieder eine Höhle. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wirklich? Erster, zweiter oder dritter Klasse? Weiß nicht, er wollte mich nicht reinlassen. Sehr weise. Er ist total verrückt. Gerade ist mir ein schrecklicher Gedanke gekommen. Und zwar? Bin ich in dem Drehbuch mit der Rolle des Judas besetzt? Wenn Leighton sich weigert mitzukommen, lassen wir ihn dann in seiner Höhle allein sterben? Das kommt nicht in Frage. Sondern wir rufen die Polizei oder was? Wieder falsch. Ihr habt dafür gesorgt, dass sich jemand um ihn kümmert? Ja. Scholl wird das machen. Wir bogen von der Straße in einen Feldweg ein. Dann hörte der auf, ein Weg zu sein. Dann gingen wir weiter über federnden, torfigen Boden. Und das Land fiel ab zu beiden Seiten. Bis wir hinaufstiegen auf ein schmales Kliff, an dessen Ende wir uns einer steilen Felswand gegenüberfanden und an deren Fuß wir den Eingang der Höhle erspähten. Es war ein ganz unsinniger Ort. Praktisch eine Höhle in den Wolken. Als habe ein verrückter Engel hier nach frischer Luft vom Meer gegraben. Leighton kam aus der Höhle und kam vor Schmerzen schwankend auf uns zu. Er war ausgemergelt wie ein Strich und sah müde aus, als koste es ihn sogar Mühe, einen Schatten zu werfen. Und wer bist du, mein Junge? Ich bin Peter Kerman. Und womit verdienst du dir die Butter aufs Brot? Ich bin Anwalt. Wenn du gekommen bist, um mir zu sagen, dass mir mein reicher Onkel in Pennsylvania sein ganzes Geld vermacht hat, dann bring mir es bitte schonend bei. Er soll dich überzeugen, dass du am besten im Krankenhaus aufgehoben bist. Und dafür sorgen, dass deine Rechte nicht verletzt werden. Jesaja, mein Junge, rede keinen Unsinn. Was gibt's denn da zu verletzen? Welche Rechte haben denn Leute wie ich? Welche hatten wir je? Sie haben alle Rechte. Einschließlich dem Recht, alles kaputt zu machen, was da geucht, schwimmt oder fleucht. Mr. Leighton. Und Sie lassen es auch besser, mir was von meinem Rechten zu erzählen, Herr Rechtsanwalt. Weil Sie die ja auch nicht herzaubern können. Genügt doch, wenn zwei geschniegelte Ärzte einen Wisch unterschreiben. Tja, und schon bin ich in der Klinik eingelocht, wie in einem Gefängnis. Und wenn ich Ihnen entwische, suchen Sie mich, wie einen entsprungenen Häftling. Tut mir alles so leid, Tim. War ja gut gemeint, Jenny. Aber gelohnt hat sich die Fahrt nicht. Und für Sie, Herr Rechtsanwalt, habe ich einen Auftrag. Sagen Sie allen, die es betrifft, dass ich es mir nicht nehmen lasse, allein zu sterben und auf meine Weise. Er drehte sich um und ging fort, dieser Timothy Lytton. Ein Niemand von nirgendwo. Und dann sah ich ihn wieder in seine Höhle gehen und sah ihn nie wieder. Auf unserer Rückfahrt sprachen wir über ihn. Und wir sprachen über ihn, über einen, den man gerade beerdigt hat. Er war der sanfteste Mensch, dem ich je in meinem Leben begegnet bin. Wie lange kanntest du ihn? 7 oder 8 Jahre. Und du, Jesaja? Nicht ganz so lang. Ich muss oft daran denken, wie er mir mal von dem einen großen Fehlschlag in seinem Leben erzählt hat. Was war das? Er hat versucht, einen Brachvogel zu zähmen. Aber der wollte nichts davon wissen. Warum ausgerechnet einen Brachvogel? Er hatte wohl einfach sowas wie eine Affinität zu ihnen. Er sagte immer, der Brachvogel im Herbst zieht an die Küste und schweigt. Ich setzte Jenny und Jesaja Dunsmore ab in der Stadt und sah im Büro nach, ob irgendwer meine Dienste entbehrte. Tatsächlich warteten 2 auf mich. Der eine war der Chief Constable und der andere war ein sehr, sehr dicker Mann. An deine Bürostunden hältst du dich wohl nicht mehr, was, Peter? Ist das neuerdings strafbar? Sehr witzig. Hätte auch dein Onkel sagen können. Mhm. Du, ich wollte gerne das kleine Missverständnis klären zwischen dir und Bullivant heute Vormittag. Was für ein Missverständnis? Oh, es freut mich, dass du vergeben und vergessen kannst. Das wollte ich damit nicht sagen. Würdest du uns den Gefallen tun, zu sagen, was du sagen wolltest? Ich wollte sagen, dass es kein Missverständnis gab oder gibt. Dass ich vielmehr nur allzu richtig verstehe. Peter, wenn du damit auf den unglücklichen Zwischenfall in Twickenham anspielst... Herrgott, nochmal. Du weißt doch ganz genau, dass ich darauf anspiele. Dieser obszöne, fette Sack hat versucht, mich umzubringen. Und hat mich doch auch fast aus dem Verkehr gezogen. 2 Jahre habe ich im Rollstuhl gesessen. Da hast du noch Glück gehabt. Der Gedanke, dass du unglaublich selbstgefällig bist, kommt dir wohl nie, Kalman. Ach. Die Amerikaner haben ein Sprichwort. Lieber Recht haben als Präsident sein. Das müsste dir gefallen, oder? Ja, mach ruhig weiter. Nur wer legt die Regeln fest? Das würde ich gerne mal von dir hören. Wer entscheidet, was Recht ist und was Unrecht? Darf ich mal unterbrechen? Ich meine, ich will mich nicht drücken, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe zugesagt, heute Abend an einer Fernsehdiskussion in Glasgow teilzunehmen. Das heißt, ich muss mich rechtzeitig auf den Weg machen. Klar. In Ordnung, Peter? Natürlich. Okay. Wir 3 sehen uns dann morgen. Wo waren wir? Wer entscheidet, was Recht und was Unrecht ist? Ach ja. Du hast von meiner angeblichen Selbstgefälligkeit gesprochen. Wieso und warum? Weil ich durch die Sache auch gezeichnet war. Und zwar für den Rest meines Lebens ausgestoßen. Es ging so weit, dass man mir nahegelegt hat, meine Kinder von der Schule zu nehmen. Ich habe es nie begriffen, Bullivant. Was? An dem Tag in Twickenham. Warum du das überhaupt getan hast. Ihr habt uns regelrecht lächerlich gemacht. Aber denk doch, was du willst. Ich sag dir jetzt mal, was ich glaube. Ich glaube, dass da einer unter den Zuschauern genau beobachtet hat, was passiert ist und sich gesagt hat, das ist ja ein besonderer Teufel, den holen wir uns. Und das hat er prompt getan. Reine Unterstellung. Und wer das war, der hat auch die Regeln festgelegt, beziehungsweise sich gar nicht erst an die Regeln gebunden gefühlt. Ich werde mich mal mit ihm über dich unterhalten. Na, mach das. Und lass ganz beiläufig meinen Namen fallen, wenn du ihnen erzählst, wie du Schwester Nicholson aus der Welt geschafft hast. Du erstaunst mich immer wieder, Kalman. Inwiefern? Du bist ungeheuer naiv. Was erwartest du denn sonst von einem einfachen Provinzanwalt? Zumindest, dass er sich gelegentlich an die Tatsache erinnert, dass die Entfernung von hier zur Grenze nach Nordirland ganze 36 Meilen beträgt. Mit anderen Worten, je näher man an Nordirland ist, desto leichter lässt es sich bei einem Mord davonkommen. Du vergisst bei der ganzen Sache... Was ich nicht vergesse, ist das Ausmaß deiner Dankbarkeit gegenüber demjenigen, der dich aus dem Dreck gezogen hat. Seit wann ist Loyalität ein Verbrechen? Die Antwort darauf, dachte ich, wurde bei den Nürnberger Prozessen gegeben. Du kotzt mich an, Kalman. Du und all die anderen Softies. Diese Softies haben es immerhin verhindert, dass sie dich unter Atommüll begraben. Ihr seid alle vom gleichen Schlag. Du und Dunsmore und diese anmaßende blöde Ziege. Ihr seid Naivlinge, alle miteinander. Träumer in einer Welt von Wölfen. Weißt du, wie dein jüdischer Freund hierher gekommen ist? Das hat er mir erzählt. Weißt du, wie er wirklich heißt? Das hat er mir auch erzählt. Und auch, dass er zu der Gruppe deutscher Wissenschaftler gehört hat, die an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet haben. Das nicht, nein. Und warum ist er wohl nach dem Krieg nicht nach Deutschland zurückgegangen? Vielleicht, weil ihm dort zu viele Leute deines Schlages begegnet wären. Er ist hier geblieben, weil er ein sogenannter Schläfer war. Ein Spion, der sich, wenn nötig, jahrelang stillhält, bis seine Zeit gekommen ist. Das ist doch Unsinn. Aber ihr habt ihm einer wie der andere seine Geschichte abgekauft, diesen ganzen elenden Schmalz. Also Scholl soll ein Spion sein? Ja. Und auch dieser verdammte Typ aus Wales in seiner Höhle. Mal ganz zu schweigen von mir und Jenny und Dunsmore und dem Chief Constable. Hallo? Ja, er ist hier. Für dich. Bullivant. Was? Ja, ich komme sofort. Dein jüdischer Freund und dieser bescheuerte Waliser haben sich in einer Höhle verschanzt. Es hat eine Schießerei gegeben. Wenn ich drüber nachdenke, ist mir unverständlich, warum ich mit ihm fuhr. Und vor allem, warum er nichts dagegen einzuwenden hatte. Ich glaube, er war ganz high von der Vorstellung, eine Szene der Gewalttätigkeit vorzufinden, in der er seine höhere Gewalt ausspielen konnte. Wahrscheinlich hatte er den gleichen Zug wie jetzt um den Mund, als er mir damals das Rückgrat brechen musste. Du und ich, Carmen, leben in zweierlei Wirklichkeiten. Ob du überhaupt in einer lebst, möchte ich bezweifeln. Ah ja? Du bist ein Relikt aus der spanischen Inquisition, ein Ketzerverfolger. Ketzerverfolger? Nicht schlecht. Aber dein Geschäft ist nicht nur das Jagen, sondern auch das Entscheiden, wen. Du stufst mich zu hoch ein. Aber noch unter Jack the Ripper. Das ist aber unfreundlich. Und wie Jack the Ripper kommst du ja auch wahrscheinlich davon. Womit davon? Mit dem Mord an Schwester Nicholson, dem Austricksen von Scholl und Timothy Leighton. Das alles soll ich getan haben. Ich wüsste nichts, was mich vom Gegenteil überzeugen könnte. Wir bogen wieder in den Feldweg ein und kletterten wieder hinauf zu der Höhle. Dort am Eingang wartete Archie Douglas auf uns. Wie ist die Lage, Douglas? Sie sind beide noch da drin, Sir. Weitere Schüsse gefallen? Nur der eine, Sir. Lasst mich versuchen, mit Ihnen zu reden. Es ist vorbei mit Reden. Du wolltest sie als Leichen hier rausbringen lassen. So hast du das doch gedacht, du Irrer, nicht wahr? Und du hisst die weiße Fahne und glaubst an den Sieg der Vernunft. Wenn du versuchen solltest, dich einzumischen, schieße ich dich ins Knie. Ich hätte das einfach Bluff nennen sollen. Aber ich wusste leider, dass er keineswegs bluffte. Und ich fühlte sofort Schmerzen im Knie. So blieb ich fest auf dem Boden meiner Grundsätze. Und Balevent ging die letzten Meter hinauf zu der Höhle. Dann senkte sich eine schreckliche Stille herab, als er an ihrem Eingang ankam. Und da tauchte plötzlich Tim Leighton auf und schoss Balevents Kopf zu einem blutigen Klumpen. Die Stille blieb, als Tim sein Gewehr wegwarf und mit erhobenen Händen den Hügel hinunter auf uns zukam. Tja, Herr Anwalt, da wären Sie ja mal ausnahmsweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Dem ist kaum zu widersprechen. Um Mr. Scholl tut's mir leid. Was ist los mit ihm? Na ja, als wir die Bullen auftauchen sahen und ich ihm sagte, was ich vorhätte, da gab's eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Er versuchte, mir die Flinte zu entwinden. Daraus wurde ein richtiger Ringkampf und plötzlich ging das Ding los. Ist er tot? Ja. Um ihn, wie gesagt, tut's mir leid. Um den anderen da nicht. Ich habe ihn mir angesehen, als er hier heraufkam. Er sah aus wie ein Scharfrichter. In jener Nacht fuhren wir zur Dungrannan Bay. Jenny, Dunsmore und ich. Wir starrten staunend auf den Atomkomplex und fragten uns, wer wir nun eigentlich waren. Die drei Waisen aus dem Morgenlande, die drei Prügelknaben, die drei Musketiere oder nur einfach drei blinde Hühner. Warum können wir nichts je in Frieden lassen? Wovon reden wir? Von der Bucht. Sieh sie dir doch an, wie sie da liegt im Mondlicht. Wunderschön und vergiftet. Ich habe kürzlich von einem reichen Grundbesitzer in Yorkshire gelesen. Er hat seine Kühe blau-grau angestrichen, damit sie besser in die verqualmte Landschaft passen. In diesem Sinn kann man von Balevent sagen, er hat alles rot angestrichen. Uns dazu, damit wir in die Landschaft seines Wahns passen. Ich fange langsam an zu begreifen, wie notwendig unser Tempel des Friedens ist. Ja, besser spät als gar nicht, wie man so sagt. Ich musste noch einmal an Balevent denken. Und ein kluger Satz von Robert Louis Stevenson kam mir in den Sinn. Nicht der Henker entehrt die Gesellschaft. Es ist die Gesellschaft, die den Henker entehrt. Und dann dachte ich an Tim Leighton, der die Brachvögel liebte. Der Brachvogel im Herbst, so hatte er wohl gesagt, zieht hinunter zur Küste und schweigt. Und der seltsame Gedanke kam mir, dass es vielleicht nicht immer so sein müsse, dass er vielleicht eines Tages seinem Drang nicht mehr folgt, blind gehorchend, und nicht zur Küste oder sonst wohin zieht, sondern seine Stimme wiederfindet und sein Schweigen bricht und die Welt verändert.